Die Manoline, das war sie, Rhonda Vincent. Und der Gesang natürlich sowieso. Heartbreakers Alibi. Es geht weiter mit Jeff Bates. Wenn die CD von Rhonda Vincent mit dem Titel All American Bluegrass Girl quasi meint, dass sie natürlich auch ein All-American Girl ist, dann ist dieser Jeff Bates einer dieser All-American Boys, die man hier und da immer wieder findet. Aber er macht ganz ordentliche Musik. Jeff Bates, One Second Chance.